최룡해, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea, informierte sich auf der Baustelle der Jugendbaustoßabteilung Kampf um hohes Tempo über den Bau der Objekte in der Dürmingstraße. Er ermutigte dabei die Erfolge der Angehörigen der Baustoßabteilung und wies darauf hin, die Bauarbeiten vor dem Tag der Sonne zu vollenden und die Qualität der Bauobjekte auf dem höchsten Niveau zu gewährleisten.